Erste, ich sah wieder, wie plötzlich vier Wagen zwischen zwei Bergen hervorkamen, die aus Bronze waren. Zweiter, der erste Wagen hatte rotbraune Pferde und der zweite Wagen hatte schwarze Pferde. Dritter, der dritte Wagen hatte weiße Pferde und der vierte Wagen hatte gescheckte Pferde. Vierter, ich fragte den Engel, der mit mir sprach, was bedeuten diese Dinge, hier, fünf. Der Engel antwortete mir, das sind die vier Winde des Himmels. Sie ziehen aus, nachdem sie vor dem Herrn der ganzen Erde gestanden haben, sechs. Der Wagen mit den schwarzen Pferden fuhr in die Länder im Norden, und die weißen Pferde folgten ihnen, die gescheckten Pferde fuhren in die Länder im Süden. Siebter, auch die rotbraunen Pferde zogen aus, und weil sie die Erde durchstreifen wollten, befahl er, geht. Durchstreift die Erde, so durchstreiften sie die Erde. Achter, dann rief er mich und sagte, beachte. Die Pferde, die in die Länder im Norden fahren, bringen meinen Geist zur Ruhe, indem sie dort Gericht üben, neun. Das Wort des Herrn kam zu mir, zehnter, nimm die Gaben von Heldai, Tobia und Jedaja an, die von den Gefangenen gespendet wurden. Geh noch am selben Tag persönlich zu Josia, dem Sohn des Zephania, in dessen Haus sie aus Babylon gekommen sind. Elfter, dort nimm Silber und Gold, mache Kronen daraus und setze sie Serubabel und Josua, dem Sohn des Josadak und Hohepriester, auf den Kopf. Zwölfter, und sag ihnen, so spricht der Herr der Heerscharen, ein Mann namens Spross wird kommen. Er wird wachsen und den Tempel des Herrn bauen, 13. Er wird den Tempel des Herrn bauen und große Ehre erhalten, so dass er auf seinem Thron sitzen und herrschen wird. Ein Priester wird an seiner Seite stehen, und zwischen ihnen beiden wird Frieden und Einigkeit herrschen. 14. Die Kronen sollen im Tempel des Herrn bleiben, um an Heldai, Tobia, Jedaja und Josia, den Sohn des Zephania, zu erinnern. 15. Menschen aus fernen Ländern werden kommen, um am Tempel des Herrn mitzubauen. So werdet ihr erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu euch gesandt hat, und wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, treu gehorcht, wird dies geschehen.